Der Dompteur Hartmut Kastner war mit drei Tigern in der Manege. Ein hoher Gitterzaun sorgte dafür, dass keines der Raubtiere entweichen konnte. Barbiken und Skipper setzten sich auf die Bänke und sahen zu, wie der Dompteur an einem geheimnisvollen Käfig herumhantierte, der auf einem mit Tüchern verhängten Wagen stand. Zwei Helfer standen außerhalb der Manege mit Wasserschläuchen. Nein, eigentlich nicht. Aber wer denn dann? Direktor Moleno zeigte ihnen einen Videofilm, der während einer Vorstellung aufgenommen worden war. Es ging um ein Spiel mit Licht und um eines mit Seifenblasen, bei dem es vor allem auf den Ausdruck der tänzerischen Bewegung ankam. Das lag Barbie. Barbie machte Platz am Schalter für Herrn Gattmann, der inzwischen hereingekommen war. Mit Skipper und Ken verließ sie die Poststelle. Sie waren keinen Schritt weitergekommen. Es blieb rätselhaft, was mit ihrem Bericht geschehen war. Barbie hatte es plötzlich sehr eilig, sich von dem Kapitän zu verabschieden. Sie misstrauen mir, weil du für ihren Geschmack zu schnell aufgestiegen bist. Zu schnell mit dem großen Boss auf du und du. Mit demselben großen Boss, den die meisten Bandenmitglieder gar nicht kennen. Wie zum Beispiel Franka. Es ist übrigens noch jemand da. Wo du dich schon jeden Morgen schämen musst, wenn du in den Spiegel guckst. Ich hab nur mal ein Gesicht, wie es nur eine Mutter lieben kann. Hört auf. Was wollen wir denn? Wir müssen nachdenken. Los, wir müssen uns einigen. Ja, es wird Zeit. Sie kommen schon zurück. Der Geländewagen hielt am Rande der Möwenbucht. Zwei junge Männer stiegen aus und der Wagen fuhr wieder weg. Einer der beiden war Alfred Garten. Stimmt irgendetwas nicht? Ich will fair sein, Tim. Deshalb habe ich dieses Gespräch angeboten. Deine Mutter und du, ihr könnt ja nichts von der Sache wissen. Ich möchte euch auf das vorbereiten, was auf euch zukommt. Überhaupt nichts kommt auf uns zu, Herr Reuter. Mein Vater war an keinem Verbrechen beteiligt, niemals. Du warst 8 Jahre alt, als dein Vater verunglückte, richtig? Ja, fast 8. Nun gut, also hör zu. Der Nahe Osten ist ein Krisengebiet, in dem es gerade jetzt wieder Krieg gegeben hat. Und in diesem Gebiet gibt es eine Macht, die Giftgasfabriken gebaut hat. Das nach unseren Gesetzen verboten ist. Wir dürfen zumindest nichts liefern, was dazu verhelfen könnte, so eine Fabrik zu bauen. Die Fabriken stellen entsetzliche Waffen her, ja? Eben, und deshalb war mein Vater nicht an ihrem Bau beteiligt. Auf keinen Fall. Allem Anschein nach doch, so leid es mir tut. Irrtum. Ja, du glaubst an ihn, okay, aber leider sprechen die Tatsachen gegen ihn. Ich habe entsprechende Informationen vorliegen. Was für Informationen? Ja, zum Beispiel Verträge über den Bau einer Giftgasfabrik. Vor 7 Jahren hat die Firma Wübau so eine Fabrik gebaut. Die gesamte Leitung lag in den Händen deines Vaters Maximilian Karsten. Die Verträge mit dem Innenministerium des betreffenden Staates sind von ihm unterzeichnet worden. Sowas beeindruckt mich überhaupt nicht, Herr Reuter. Unterschriften kann man fälschen. Sowas ist besonders leicht, wenn der Betroffene sich nicht mehr wehren kann, weil er tot ist. Das ist leicht gesagt. Sehen Sie denn nicht, was für eine Gemeinheit da ausgeheckt wird? Ein Sündenbock muss her. Da bietet es sich an, sowas meinem Vater anzuhängen, 7 Jahre nach seinem Tod. Pfui Teufel. Ich werde natürlich alles genau prüfen, bevor ich irgendetwas veröffentliche, aber das ist schwierig. Die Wübau gibt es nicht mehr. Sie wurde inzwischen aufgelöst. Der Inhaber, ein gewisser Olaf Wüstenherr, hat heute eine Firma, die mit dem Baugewerbe nichts zu tun hat. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, er hat bestätigt, dass dein Vater für den Bau der Fabrik verantwortlich war. Er sagt, dein Vater habe die Baupläne geändert. Lüge! Zweiter Mann in der Wübau war Bernhard Pleschke. Auch ihn habe ich gefragt. Mit dem gleichen Ergebnis. Gibt es sonst noch jemanden, den man fragen könnte? Ja, da wäre Margarete von Keinemweh und Gerd Kinsel. Beide haben mit deinem Vater zusammengearbeitet. Sie haben den besten Ruf. Ich konnte leider noch nicht mit ihnen reden und werde in den nächsten Tagen auch keine Gelegenheit dazu haben. Und warum nicht? Ja, weil ich in den Nahen Osten fliege, um der Sache dort nachzugehen. Die Reise können Sie sich sparen. Sie werden keine Beweise für die Schuld meines Vaters finden. Hoffentlich, Tim. Ich würde mich freuen. Ach ja? Ja, das meine ich ganz ehrlich. Ich finde es großartig, wie du dich für deinen Vater einsetzt und welches Vertrauen du zu ihm hast. Wann sind Sie zurück? Spätestens in 4 Tagen. Und dann? Wenn ich genügend Beweise zusammen habe, wird der Bericht in allen großen Zeitungen erscheinen. Das kann ich dann nicht mehr verhindern. Wieso denn nicht? Ja, das entscheidet die Zeitung, für die ich arbeite. Es tut mir leid, Tim, aber du hast nur diese paar Tage, um die Unschuld deines Vaters zu beweisen. Sie können sicher sein, dass ich sie nutzen werde. Hoffentlich findest du etwas heraus. Sie glauben wohl nicht daran, wie? Also, um ehrlich zu sein, nein. Die Beweise für die Schuld deines Vaters sind erdrückend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dir gelingt, seine Unschuld zu beweisen. Das ist unmöglich. Es tut mir leid. Wie hieß der Inhaber der Wühlbau? Wüstenherr. Olaf Wüstenherr.